欢迎收听 täglicher Apfel 每日一苹果。德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Hast du schon von der neuen Ausstellung im Kunstmuseum gehört? Ja, die Werke von dem jungen Künstler sollen beeindruckend sein. Ich wollte eigentlich letzte Woche hingehen, aber ich musste arbeiten. Wir könnten am Samstagvormittag gehen. Da ist es meistens nicht so voll. Gute Idee. Wir sollten die Eintrittskarten online reservieren, um die Warteschlange zu vermeiden. Stimmt. Weißt du, ob es eine Führung auf Deutsch gibt? Ich glaube schon. Die Führung, die um 11 Uhr beginnt, passt perfekt. Super. Danach können wir in das kleine Café gehen, das direkt neben dem Museum liegt. Einverstanden. Ich freue mich auf die Inspiration. Ich auch. Hoffentlich dürfen wir dort fotografieren. 这段对话展现了参观展览的常见对话。我们来解析一下内容。 首先是 ，die Ausstellung， 也就是展览。刚才提到艺术家的 ，das Werk， 作品非常 ，beeindruckend， 也就是令人印象深刻。 Leon 提到他原本想去但必须工作，这里用了情态动词的过去式 ，Präteritum der Modalverben， 像是 ，Ich wollte eigentlich letzte Woche hingehen, aber ich musste arbeiten。 没错 ，wollte 是 wollen 的过去式，而 musste 是 müssen 的过去式。Leon 还用了 eigentlich 这个词，代表原本或实际上。 为了 vermeiden 避免 die Warteschlange 排队，他们要先在网络上预定 die Eintrittskarte 门票。 接下来是重点。关系子句 Relativsätze Leon 提到那场导览 Die Führung 时说 Die um 11 Uhr beginnt 这里的是主格 Nominativ 如果名词是阳性且当作受格 Akkusativ 关系代名词会变例如 Den Film den ich sehe 我看的那个电影 最后他们期待获得灵感 Die Inspiration 并且得到拍照 ，fotografieren 的许可。 今天的学习就到这里，大家下次见。